Radio Fest. Feiertagsgedanken. Heute mit Christiane Müllender. Guten Morgen. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil gekehrt. Nordisch nobel, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz. Das Leben ist nicht fair. So singt Herbert Grönemeyer in einem seiner bekannten Lieder, das er nach dem Tod seiner Frau formuliert hat. Menschen in ähnlicher Situation werden ihm Recht geben. Das Leben ist nicht fair. Krankheit und Tod, Scheidungen und Verrat, Misshandlungen, Unterdrückung, Verluste können in unserem Leben eine große Rolle spielen. Und dann muss der Schmerz ausgehalten werden, das kann einem keiner abnehmen. Karfreitag ist in der christlichen Tradition der Tag, an dem besonders an das Leiden und Sterben Jesu gedacht wird. Bevor es zu Ostern die erlösende Auferstehungsbotschaft zu verkünden gibt, muss dieser Tag ertragen werden, in seiner Tiefe und Nachdenklichkeit. Geschäfte sind geschlossen, Tanzveranstaltungen nicht erwünscht, manch Fernsehsender stellt sich darauf ein. Man kann ihm nicht so leicht entrinnen, und vielleicht ist das auch gut so, für einen Moment mal innezuhalten, um die Leidenden und Trauernden in den Blick zu nehmen. Auch das gehört zum Leben. Von Jesus wird berichtet, wie er sich im Garten Gethsemane vorbereitet auf das, was ihm bevorsteht. Er bittet seine Freunde, mit ihm zu wachen und zu beten. Er sagt: Ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und bleibt wach. Aber wir erfahren auch, dass sie nicht wach bleiben. Vielleicht ist ihnen der Ernst der Lage nicht wirklich klar. Dann betet Jesus: Mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Kein triumphaler Auftritt ist hier zu verspüren, sondern Angst und Niedergeschlagenheit vor der großen Zumutung, die ihn da erwartet. Das Leben ist nicht fair. Das könnten wir am heutigen Tag deutlicher wahrnehmen als sonst. Aber in dieser Situation mag auch eine Kraft liegen, die sich in uns entwickelt. Manchmal erdrückt uns die Realität, manchmal aber macht sie auch den Blick frei für das, was wirklich wichtig ist. Das Leben annehmen in seiner Vielfalt, die Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte Zeit, die Liebe, die Freundschaft, die Intensität, die in kleinen Erfahrungen liegt. Dann ist das Leben auch schön, obwohl es nicht immer fair ist. Das waren Gedanken zum Karfreitag von Christiane Müllender, Predikantin aus Haltern am See. Radio Fest, Feiertagsgedanken, 100% von hier.